Good morning, good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. So remember, Erinnere dich. here we've been told by the Apostle Peter that he will not hesitate to continually remind us of those things. Der Apostel Petrus sagt uns, dass er nicht müde wird, uns immer wieder an diese Dinge zu erinnern. Then look what he says in verse 13. Schau, was er in Vers 13 sagt. As long as I live, I will continue to awaken you with this reminder. Solange ich lebe, werde ich euch immer wieder mit dieser Erinnerung wachrütteln. I like this because isn't it true that we so easily fall asleep spiritually? Das gefällt mir, denn ist es nicht so, dass wir geistlich so schnell einschlafen? It happens so quick. Es passiert so schnell. And the word that the Apostle Peter uses, it actually has a double meaning in the original Greek. Das Wort, das der Apostel Petrus verwendet, hat im griechischen Original sogar eine doppelte Bedeutung. One of them actually means to wake you up. That's a literal meaning. Eine davon bedeutet dich aufwecken. Das ist die wörtliche Bedeutung. But actually there is another meaning. Aber eigentlich gibt es noch eine andere Bedeutung. And the other meaning, it could mean to stir up your thinking. Und die andere könnte bedeuten, dich zum Nachdenken anregen. I don't know if you people have heard me talk about epixoixis. Ich weiß nicht, ob ihr mich schon mal über Epizeuxis habt sprechen hören. Epixoixis is a very powerful Greek grammar rule. Epizeuxis ist eine sehr kraftvolle griechische Grammatikregel. We don't want to take the time here to go into the details. Wir werden aus zeitlichen Gründen hier nicht ins Detail gehen. But in simple word, it means emphasis through duplication. Aber in einfachen Worten bedeutet das Betonung durch Verdoppelung. In the Greek grammar, you say a word and then you put another word in between and you repeat that word. In der griechischen Grammatik sagt man ein Wort und setzt dann ein anderes Wort dazwischen und wiederholt dieses Wort. That means you highlight it, you underline it 5 times. It's very important. Das heißt, man hebt es hervor, man unterstreicht es 5-mal. Es ist sehr wichtig. And Peter used this powerful rule. Petrus benutzt diese mächtige Regel. In the original Greek, it says, awaken, you awaken. Im griechischen Original heißt es, wacht auf, wacht auf. So he's emphasizing how important it is that we are constantly woken up. Er betont, wie wichtig es ist, dass wir ständig geweckt werden. Now, remember, there is more than one meaning to this awaken. Vergiss also nicht, dass dieses Aufwecken mehr als eine Bedeutung hat. So let's go back. Gehen wir also zurück. Peter said, I will keep reminding you. Petrus sagt, ich werde euch immer wieder daran erinnern. Do you know, you also need to keep reminding yourself of the same truth. Weißt du, dass auch du dich immer wieder an die gleichen Wahrheiten erinnern musst? I'll give you an example. Ich gebe dir ein Beispiel. When I first realized that I'm really blessed with every single spiritual blessing in Christ Jesus. Als ich zum ersten Mal erkannte, dass ich wirklich mit jedem einzelnen geistlichen Segen in Christus Jesus gesegnet bin, I took Ephesians 1 verse 3 and I wrote that on my heart every day. Nahm ich Epheser 1,3 und schrieb mir das jeden Tag auf mein Herz. It became such a reality that my experiences changed. Es wurde so real, dass meine Erfahrungen sich veränderten. And then something happened. Dann geschah etwas. I grabbed it in my heart. Ich ergriff es in meinem Herzen. My experiences had changed. Meine Erfahrungen veränderten sich. My life became different. Mein Leben wurde anders. And then months and months and months went by. So vergingen viele Monate. And then I realized that I had kind of let this truth go. Und dann erkannte ich, dass ich diese Wahrheit irgendwie losgelassen hatte. And I thought, oh my goodness, how could I do this? Und ich dachte, ach du meine Güte, wie konnte das passieren? So I went back and I kept reinforcing this truth in my heart. Also bin ich zurückgegangen und habe diese Wahrheit immer wieder in meinem Herzen verankert. I am truly blessed with every single spiritual blessing. Ich bin wirklich mit jedem einzelnen geistlichen Segen gesegnet. And this is the truth that Peter is trying to convince us of. Das ist die Wahrheit, von der uns Petrus überzeugen will. He says, I will continue to awaken you awaken. Er sagt, ich werde euch weiterhin aufwecken und aufwecken. So Peter says, I will keep stirring your mind to make sure you don't lose this powerful truth. Petrus sagt also, ich werde deinen Verstand weiter wachrütteln, damit du diese kraftvolle Wahrheit nicht verlierst. Isn't this a sad thing? Es ist so traurig. But so many Christians want to listen to preachers that make them feel good. Dass so viele Christen auf Prediger hören wollen, die ihnen ein gutes Gefühl geben. And they don't want to listen to somebody who challenges them. Und nicht auf jemanden hören wollen, der sie herausfordert. But look, Peter said. Doch schau, was Petrus sagt. The word he uses here means to wake up. It also means to stir up your thinking. Das Wort, das er benutzt, bedeutet aufwecken. Und es bedeutet auch zum Nachdenken anregen. I'm telling you, I was in my early 20s and I made a decision. Ich war Anfang 20 und habe beschlossen, I will intentionally and proactively pursue people who challenge what I think. Bewusst und proaktiv Menschen zu suchen, zu treffen, die meine Meinung herausfordern. So many Christians, they listen to people who confirm what they already know. So viele Christen hören auf Menschen, die bestätigen, was sie bereits wissen. If that's the truth, wonderful. Wenn das die Wahrheit ist, wunderbar. But don't limit your Christian life to this, please. Aber beschränke dein christliches Leben bitte nicht auf diese Menschen. Get out there and intentionally listen to people who stir your thinking, who wake you up. Geh raus und höre bewusst Menschen, die dich zum Nachdenken anregen, die dich aufwecken. When I think how Christians react towards other preachers that preach things that I don't agree with, it's so sad. Wenn ich daran denke, wie Christen auf Prediger reagieren, die Dinge predigen, mit denen sie nicht einverstanden sind, ist das sehr traurig. I tell you what I think is so sad. Ich sage dir, warum ich das so traurig finde. Many times those Christians don't even ask the question, could there be a truth that I have not yet gotten hold of? Oftmals fragen sich diese Christen nicht einmal, könnte es da eine Wahrheit geben, die ich noch nicht verstanden habe? They have the pre-established beliefs. Sie haben ihre vorgefertigten Überzeugungen. And nobody's allowed to wake them up. Und niemand darf sie aufwecken. I believe that's a very dangerous way to live life. Ich glaube, das ist eine sehr gefährliche Art, das Leben zu leben. I love when I hear a message where inside of me everything goes, that's wrong. Ich liebe es, wenn ich eine Botschaft höre, bei der in mir alle Glocken läuten, das ist falsch. You know why I love it? Weißt du, warum ich das liebe? Because I don't reject it. I will think about it. I will study the Bible and I will figure out if it's really wrong or maybe I'm wrong. Weil ich es nicht ablehne. Ich denke darüber nach. Ich studiere die Bibel und finde heraus, ob die Botschaft wirklich falsch ist oder ob ich vielleicht falsch liege. Are you allowed God to constantly wake you up through His Word? Erlaubst du Gott, dich ständig durch sein Wort aufzuwecken? Are you allowed other preachers to constantly wake you up through the Word of God? Erlaubst du anderen Predigern, dich ständig durch das Wort Gottes aufzuwecken? Or are you a person that prefers his sleep? Oder bist du ein Mensch, der es vorzieht, zu schlafen? Don't be that. Sei nicht so. Peter said, I will keep wake you up. Petrus sagt, ich werde euch immer wieder aufwecken. We all need that. Das brauchen wir alle. See you tomorrow. Bis morgen.